Erster hört mir zu, ihr Länder und Völker weit weg. Gott hat mich schon vor meiner Geburt gerufen. Er hat meinen Namen genannt, als ich noch im Bauch meiner Mutter war. Zweiter Gott machte meine Worte stark wie ein scharfes Schwert. Er hat mich in seiner Hand versteckt. Dritter Gott sprach zu mir, du bist mein Diener, du bist Israel. Durch dich will ich meine Größe zeigen. Vierter, ich dachte aber, ich habe umsonst gearbeitet. Meine Kraft war nutzlos. Aber Gott wird mir mein Recht geben. Er wird mich belohnen. Fünfter, jetzt spricht Gott. Er hat mich schon vor meiner Geburt zu seinem Diener gemacht. Ich soll Jakob zu ihm zurückbringen. Ich soll Israel für ihn sammeln. Gott ehrt mich. Mein Gott ist meine Stärke. Sechster Gott sprach, es ist nicht genug, dass du nur die Stämme Jakobs wieder aufbaust. Es ist nicht genug, dass du die geretteten Israeliten zurückbringst. Ich mache dich zum Licht für andere Völker. Mein Heil soll bis ans Ende der Welt gehen. Siebter, so spricht Gott, der Israel rettet. Er ist der Heilige. Er spricht zu dem, den alle verachten. Er spricht zu dem, den die Leute hassen. Er ist ein Diener von Herrschern. Könige werden es sehen und aufstehen. Fürsten werden sich vor dir verneigen. Sie tun es wegen Gott, der treu ist. Sie tun es wegen des Heiligen Israels, der dich erwählt hat. Achter, so spricht Gott, ich werde dich zur rechten Zeit erhören. Am Tag der Rettung werde ich dir helfen. Ich werde dich beschützen. Ich mache dich zu einem Führer für mein Volk. Du sollst das Land wieder aufbauen. Du sollst das zerstörte Land wieder verteilen. Neunter, du sollst den Gefangenen sagen, geht frei. Und denen im Dunkeln, kommt ins Licht. Sie werden an den Wegen grasen. Auch auf kahlen Bergen finden sie Futter. Zehnter, sie werden keinen Hunger und keinen Durst haben. Hitze und Sonne werden ihnen nicht schaden. Denn Gott hat Mitleid mit ihnen. Er wird sie führen. Er wird sie vorsichtig zu Wasserquellen bringen. Elfter, ich werde alle meine Berge zu Wegen machen. Meine Straßen werden gebaut sein. Zwölfter, die Menschen werden von weit her kommen. Sie kommen aus dem Norden und Westen. Und sie kommen aus dem Land der Sinniter. Dreizehnter, freut euch, Himmel und Erde. Jubelt laut, ihr Berge. Denn Gott tröstet sein Volk. Er hat Mitleid mit den Armen. Vierzehnter, aber Zion sagte, Gott hat mich verlassen. Der Herr hat mich vergessen. Fünfzehnter, vergisst eine Mutter ihr Baby? Hat sie kein Mitleid mit ihrem Kind? Auch wenn Mütter ihre Kinder vergessen, ich werde dich nicht vergessen. Sechzehnter, sieh, ich habe dich auf meine Hände gezeichnet. Deine Mauern sind immer vor meinen Augen. Siebzehnter, deine Söhne kommen schnell zurück. Die, die dich zerstört haben, verlassen dich. Achtzehnte, schau dich um. Alle haben sich versammelt. Sie sind zu dir gekommen. Gott sagt, so wahr ich lebe. Du sollst sie alle wie Schmuck tragen. Du sollst sie wie eine Braut anlegen. Neunzehnter, dein Land war zerstört und voller Ruinen. Aber bald wird es zu klein sein für alle Bewohner. Die, die dich zerstören, werden weit weg sein. Zwanzigster, deine Kinder, die du später bekommst, werden sagen, der Platz ist zu klein für mich. Mach mir Platz, damit ich wohnen kann. 21. Dann wirst du denken, wer hat mir diese Kinder geboren? Ich hatte keine Kinder. Ich konnte keine Kinder bekommen. Ich war verbannt und verstoßen. Wer hat sie großgezogen? Ich war doch allein. Woher kommen diese Kinder? 22. So spricht Gott, der Herr, ich werde meine Hand zu den anderen Völkern heben. Ich werde mein Zeichen für die Völker aufstellen. Sie werden deine Söhne im Arm bringen. Sie werden deine Töchter auf den Schultern tragen. 23. Könige werden dich beschützen. Ihre Frauen werden sich um dich kümmern. Sie werden sich vor dir auf den Boden werfen. Sie werden dir dienen. Dann wirst du wissen, dass ich Gott bin. Ich lasse die nicht im Stich, die auf mich warten. So spricht Gott, 24. Kann man einem starken Mann seine Beute wegnehmen? Können Gefangene von einem mächtigen Mann fliehen? 25. Mann kann einem starken Mann die Gefangenen wegnehmen. Die Beute eines mächtigen Mannes kann fliehen. Aber ich werde gegen die kämpfen, die gegen dich kämpfen. Ich werde deine Kinder retten. 26. Ich werde deine Feinde bestrafen. Sie werden sich selbst schaden. Dann werden alle Menschen wissen, ich, Gott, bin dein Retter. Ich, der starke Jakobs, bin dein Befreier.